Anruf 3. Ja, bitte? Grüß dich, Boris. Du, ich bin mit Daniela im Café Kaiser. Wo bist du? Ich sitze mit Carlos in der Straßenbahn. Hörst du mich? Die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Du, das muss dein Handy sein. Ich höre dich sehr gut. So? Komisch. Also, wir sitzen in der Straßenbahn. Dann steigen wir am Rathausbrunnen aus. Wir kommen zu dir. Hallo? Bist du noch da? Ja, ja. Du, wir zahlen gerade. Wir kommen euch entgegen. Wir nehmen die Kaiserstraße Richtung Rathausbrunnen. Hörst du mich? Ja, nicht so laut. Die Verbindung ist wieder gut. Komisch. Und bei dir? Auch gut. Wie bitte? Oh, die Verbindung ist gut. Komisch. Bei mir ist sie wieder schlecht. Also, Andrea, bis gleich auf der Kaiserstraße. Sonst können wir ja noch mal telefonieren.